Willkommen bei den Abenteuerbetreuern. Mein Name ist Niklas und mit dabei ist heute auch Phil. Hallo. Ja, wir starten einen Podcast und zwar über Pen and Paper Rollenspiele mit dem Namen Game Master Disaster, die Abenteuerbetreuer. Das ist überhaupt der beste Name aller Zeiten und dazu gehört auch das beste Konzept aller Zeiten. Wir reden, oder besser gesagt, wir besprechen Pen and Paper Rollenspiel Abenteuer, die wir schon in der Vergangenheit gespielt haben und welche Probleme dabei uns aufgefallen sind, vielleicht Situationen, die ein bisschen komisch waren, werden wir besprechen, wie man sie vielleicht besser lösen kann. Und wir werden auch Konzepte oder Ideen, die wir mal entwickelt haben, während des Podcasts weiterentwickeln. Und angenommen, da kommt eine gute Geschichte bei raus, werden wir die auch aufschreiben und auf unserem Blog veröffentlichen. Ja, genau. Also generell geht es uns in dem Podcast darum, vielleicht potenzielle Spielleiter ein bisschen weiterzubringen, Ideen und Geschichten sozusagen zu entwickeln und daraus auch wirklich sozusagen eine schöne Geschichte, eine schöne runde Geschichte draus zu machen, mit der man auch in einer gemütlichen Runde gut spielen kann. Und das ist uns bei unseren bisherigen Abenteuern noch nicht so perfekt gelungen, aber dafür sorgen wir jetzt, dass das vielleicht einfach ein bisschen besser funktioniert. Genau, angenommen, ihr leitet jetzt schon seit 30 Jahren Rollenspielabende, dann werdet ihr vielleicht auch ein bisschen was aus dem Podcast mitnehmen, aber hauptsächlich wird er wahrscheinlich nützlich sein für Leute, die sich denken, Mensch, na, ich habe hier eine Gruppe, wir möchten gerne diese komischen Rollenspiele spielen. Und ich soll den Spielleiter machen, sag mal, wie funktioniert das überhaupt? Ist das nicht total komisch? Und kriege ich da überhaupt einen Einstieg in eine gute Story? Darum wird es hauptsächlich gehen. Genau. Und wenn eure Gruppe genauso chaotisch ist wie unsere, wird es vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen, den Anfang vielleicht ein bisschen einfacher zu starten, als wir ihn hatten. Denn wir hatten mit unseren Freunden und Kollegen, was auch immer, relativ schwierige erste Abenteuer, die teilweise ein bisschen schlampig ausgearbeitet, möchte man fast sagen, oder etwas langweilig wirkten. Ja, was aber nicht nur, also auch oft an den Spielleitern lag, weil wir einfach unerfahren waren, aber auch, weil teilweise Spieler erst ein paar Tage vorher erfahren haben, was überhaupt Pen-and-Paper-Rollenspiele sind. Und wir meinten, ja Mensch, spiel doch mal mit. Und das hat teilweise zu echt komischen Situationen geführt, da wir halt echt ein ziemlich bunter Haufen sind. Wir sind insgesamt ungefähr 10 Leute, wobei ja nie immer alle spielen, weil das würde einfach nicht funktionieren mit 10 Leuten. Deshalb spielen immer nur die Leute, die gerade Lust und Zeit haben und die anderen spielen dann beim nächsten Mal wieder mit oder so. Genau. Das ist halt so ein bisschen eine dynamischere Gruppe, die vielleicht auch teilweise ein paar Probleme hervorruft in manchen Storys oder Geschichten. Aber darüber reden wir vielleicht noch in folgenden Podcasts, woran das genau lag oder warum oder wie. Und wie vielleicht auch Gruppendynamik sozusagen sich auf manche Storys auswirken und den Spielleiter sozusagen beeinflussen sollten. Ja, da wird auf jeden Fall in Zukunft ein Podcast von unserem allerersten Rollenspielabend auf jeden Fall handeln, weil der war echt ziemlich chaotisch, weil wie gesagt, wir hatten 2 Leute dabei, die wirklich überhaupt gar nicht so nerdig in die Richtung sind und wirklich noch nie was davon gehört haben. Und da sind halt, diese Geschichte an sich war gar nicht so schlecht, aber da sind einige Sachen aufgetreten, die man auf jeden Fall verbessern kann. Und gerade das wollen wir euch eigentlich als Tipps mit auf den Weg geben, wie man sowas verhindern kann. Genau, damit ihr vielleicht einfach einen besseren Start in die Pen and Paper Rollenspielgeschichte habt oder vielleicht auch einfach ein paar neue Ideen auffasst, falls ihr schon länger Pen and Paper spielt. Und ja, wir wollen euch halt einfach so ein bisschen bereden oder belabern, was unsere Meinung vielleicht auch mal so ist über manche Sachen, die in dieser Welt, in dieser Pen and Paper Welt vorkommen und geschehen können. Und das Ganze halt geplant immer eine Stunde. Genau, und wir planen außerdem den Podcast alle 2 Wochen zu veröffentlichen. Und wahrscheinlich meistens am Freitag, wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja, wir haben auch schon erwähnt, dass wir einen Blog haben. Und zwar haben wir ungefähr 2 Arten von Podcasts. Einmal die, in denen wir bereits von uns gespielte Abenteuer besprechen. Und dann haben wir noch den anderen Podcast. Naja, eigentlich ist der gleiche Podcast, aber eine andere Art, wo wir uns vorher ein Konzept überlegen für eine Geschichte. Und die versuchen wir während des Podcasts auszuarbeiten und daraus vielleicht ein schönes Abenteuer zu entwickeln. Das werden wir dann später wahrscheinlich auch ordentlich aufschreiben. Also vorausgesetzt, da kommt was Gutes bei rum. Und man erzählt nicht nur vollkommenen Müll. Ja, also wenn sich rausstellt am Ende, die Story ist tatsächlich spielenswert, dann werden wir die auch aufschreiben und auf unserem Blog veröffentlichen. Den erreicht ihr übrigens unter abenteuerbetreuer.blogspot.de. Ja, dazu halt noch, wenn ihr vielleicht eigene Ideen einfach mal für irgendeine Story habt und nicht so wirklich Lust habt, die auszuarbeiten, dann könnt ihr uns ja vielleicht auch einfach mal schreiben, vielleicht unter einen unserer Podcasts oder unter unseren Blog, je nachdem, wie ihr es halt lustig findet. Oder vielleicht habt ihr auch schon relativ gute Ideen und wollt vielleicht einfach nur noch ein bisschen eine Anregung haben, wie man das Ganze zu Ende führen könnte oder alles sowas, was für Geschichten halt vielleicht noch wichtig wäre. Oder ihr habt vielleicht auch einen Vorschlag für eine, für eine Geschichte, die ihr uns empfehlen könnt, die wir dann auch mit unserer Gruppe mal spielen und dann nachher in dem Podcast besprechen, wie das funktioniert hat, welche Situationen wir vielleicht besonders interessant fanden, ob es irgendwelche Probleme gab, um euch dabei zu helfen, so euren Rollenspielabend so reibungslos wie möglich zu gestalten. Ja, und zu solchen Veranstaltungen, wo wir über vielleicht bereits geschehene Pen-and-Paper-Geschichten erzählen, ist es vielleicht ja auch möglich, einige Leute aus unserer Gruppe vielleicht einfach mal mit in den Podcast zu holen, die dann auch mal ihre Sicht erzählen, vielleicht auch aus Nicht-Spielleiter-Sicht, was vielleicht auch mal ein bisschen interessanter sein könnte, wie sie das empfunden haben. Ja, wir hatten zum Beispiel, also hauptsächlich spielen wir DSA 5. Aber bevor wir damit angefangen haben, hatten wir auch einige andere Regelwerke mal ausprobiert. Und da gab es zum Beispiel eine Story aus einem anderen Regelwerk, die auf jeden Fall besonders bedenklich war. Und wenn es klappt, dann möchten wir die auch gerne mal besprechen. Aber da hat zum Beispiel keiner von uns GM den Spielleiter gemacht, sondern ein anderer aus unserer Spielergruppe. Und wenn es klappt, dann werden wir den auch dazu einladen zum Beispiel. Ja, das waren vielleicht erstmal so die ersten Informationen. Vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen über unseren Podcast. Wir hoffen, euch vielleicht in unseren nächsten Podcast begrüßen zu können und auch vielleicht könnt ihr auch einfach mal unter diesem Podcast eure Meinung lassen oder Ideen für den Podcast lassen, wie ihr denkt, wie sich sowas aufbaut oder wie auch immer das sich gestalten soll. Ja, für Vorschläge sind wir, wie gesagt, sehr offen und auch vor allem dankbar. Und dann würde ich sagen, Bis zum nächsten Podcast.